Wagen. Bringt sie alle hierher und stellt sie auf den Tisch da. Das wird eine hübsche Ausstellung. Ja, ist ja gut, Tante Mathilda. Wüsten sind es, keine Statuen. Aber es interessiert Tante Mathilda ja nicht. Schaut mal, da sind Namen in die Sockel eingemeißelt. Julius Caesar, Dante, Octavian, Homer, Francis Bacon, Shakespeare. Anscheinend sind es lauter Berühmtheiten. Augustus von Polen. Von dem habe ich ja noch nie was gehört. Und da Luther und Bismarck. Und hier Königin Victoria. Und Washington, Franklin und Lincoln. Fangen wir mit Washington an. Boah, ist der schwer. Pass gut auf, Peter. Die Figur ist sehr wertvoll. Dafür werde ich wohl $5 verlangen können. Ich gehe runter und nehme sie dir ab. Tante Mathilda, ich glaube, wir sollten mit dem Abladen auf Kenneth und Patrick warten. Wir lassen womöglich so einen Kopf fallen. Das sehe euch ähnlich. Und schon wären $5 hin. Gut, ihr seid entlassen. Ah, da kommen sie ja schon. Oh, weil, was bringt dein Onkel Titus denn damit? Titus, Jonas, bist du übergeschnappt? Wie um alles in der Welt willst du eine Ladung alter Schneiderpuppen verkaufen? Ah, wir finden schon eine Verwendung dafür. Justus, denk mal nach. Wozu könnte eine alte Schneiderpuppe gut sein? Naja, für einen Bogenschützenverein wären sie hervorragende Zielscheiben. Nicht übel. Ah, ihr habt ja schon angefangen, meine schöne Gipsfigurensammlung abzuladen. Erst konnte ich mir nicht vorstellen, warum du sie gekauft hast. Aber jetzt weiß ich, wie man sie an den Mann bringen könnte. Als Gartendekoration. Sie würden doch in jedem Garten sehr hübsch aussehen, wenn man sie auf Säulen zwischen Blumen und Sträucher stellt. Ich wusste es doch. Mathilda wird mich nicht enttäuschen. Das ist die Idee. Patrick, Kenneth, ihr ladet sie alle ab. Alles klar, Mr. Jonas. Machen wir. Ja, meine Köpfe. Hab sie in einer alten Villa in den Bergen entdeckt. Der Besitzer war gestorben. Bis auf die Büsten und ein bisschen Kleinkram war leider alles schon verkauft. Ui, ich dachte schon, deine Tante lässt uns den ganzen Tag lang arbeiten, Just. Das hatte sie auch vor, bis sie fürchtete, wir könnten seinen Gipskopf fallen lassen. Und was machen wir jetzt? Da, das Telefon. Die rote Lampe an der Werkbank blinkt. Vielleicht hätte hier jemand einen Fall für uns. Hallo, hier Justus Jonas von den drei Detektiven. Einen Augenblick bitte. Ich verbinde Sie mit Alfred Hitchcock. Hallo Justus. Hallo Mr. Hitchcock. Ich habe hier einen jungen Mann, der Hilfe braucht. Worum geht es denn? Er hat eine Erbschaft gemacht. Und glücklicherweise hat er aber keine Ahnung, was das Erbe sein könnte. Und wo es zu finden ist. Wenn ihr morgen früh um 10 zu mir ins Büro kommen wollt, kann er euch alles Nähere selbst erzählen. Gut. Da hatte ich mir die Burschen also wieder aufgehalst. Doch inzwischen habe ich genug Vertrauen in die Fähigkeiten der drei Jungdetektive gewonnen, dass ich ihnen ohne Zögern das Anliegen unseres Gastes aus Übersee anvertrauen konnte. Ich rufe die Autovermittlung an. Sie sollen morgen früh Morten mit dem Rolls-Royce herschicken. Hallo? Kann ich bitte Mr. Gilbert sprechen? Hallo, hier ist Justus Jonas. Ich bräuchte morgen früh um 9:30 den Rolls-Royce. Oh, aber das wird sich nicht machen lassen. Die 30 Tage Benutzungsdauer sind um. Himmel, die 30 Tage. Tage sind verstrichen und wir haben es nicht gemerkt. Mr. Gilbert, nach meinen Aufzeichnungen ist von den 30 Tagen noch einiges übrig. Ich fürchte, da liegt ein Irrtum vor. Mr. Gilbert, ich werde in 20 Minuten bei Ihnen im Büro sein. Schön, komm her. Vielen Dank. Aber es wird dir nichts nützen. Hier gibt es nichts zu besprechen. Die Frist ist um. Tja, wir sollten unsere Räder holen und in die Stadt fahren. Aber er hat doch recht. Nicht unbedingt. Überlass mir das Reden. Ja, gut, dann rede du. Aber ich finde, wir verschwenden nur unsere Zeit. Hör mal, du hast unseren Wettbewerb gewonnen, junger Mann. Und du hattest den Rolls-Royce für 30 Tage samt Chauffeur zur Verfügung. Wie kommst du nun auf die Idee, es könnte so weitergehen, hm? Kannst du nicht zählen? Doch, Sir. Ich habe mich bemüht, ganz genau zu zählen. Hier, ich habe noch den Reklamezettel, mit dem Sie für den Wettbewerb geworben haben. Freie Fahrt im Rolls-Royce. Wagen und Chauffeur gehören Ihnen für 30 volle 24-Stunden-Tage. Große Preisfrage. Wie viele Bohnen sind im Topf? Na und? Worauf willst du hinaus? Hier steht doch, dass der Gewinner den Wagen 30 volle 24-Stunden-Tage benutzen darf. Aber ja, er war 30 Tage lang für dich da und jeder Tag hat 24 Stunden. Das ist allgemein bekannt. Genau, Mr. Gilbert. Es ist allgemein bekannt, dass ein Tag 24 Stunden hat. Also braucht man es nicht extra zu erwähnen. Warum haben Sie nicht einfach geschrieben, gewinnen Sie einen Rolls-Royce für 30 Tage? Ich wollte nur eben... Naja, dass es eindrucksvoller klingt. Also die Sache ein bisschen reißerischer aufziehen. Das verstehe ich vollkommen. Aber ich kann Ihren Text nicht anders auffassen, als dass der Gewinner den Rolls-Royce so lange benutzen darf, bis er insgesamt 30 mal 24 Stunden damit gefahren ist. Und nach meiner Rechnung, Moment, ich habe es hier aufgeschrieben, hier haben wir den Wagen insgesamt 77 Stunden lang benutzt. Also haben wir den Wagen noch rund 26 Tage zur Verfügung. Das ist absurd. Sowas habe ich nie geschrieben. Zumindest habe ich es so nicht gemeint. Darum ist es sehr wichtig, immer das zu sagen, was man meint. In unserem Fall sagten Sie eindeutig... Gar nichts, sage ich. Und wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen besten Wagen mit Fahrer gratis benutzen, so oft es euch passt, dann seid ihr verrückt. Ich meinte 30 Tage, Punkt um. Eure Zeit ist also abgelaufen. Aber wir waren doch eine Woche verreist, Mr. Gilbert. Da konnten wir den Wagen gar nicht nutzen. Können Sie nicht vielleicht diese eine Woche noch dranhängen oder so? Also gut, ich will euch entgegenkommen. Zwei Fahrten, aber dann ist endgültig Schluss. Na schön, noch zwei Fahrten mit dem Rolls. Die eine machen wir morgen früh um 9:30. Besten Dank, Mr. Gilbert. Am nächsten Tag trafen die drei Fragezeichen bei Mr. Hitchcock ein. So, ihr drei. Ich möchte euch mit meinem jungen Freund aus England bekannt machen. Er heißt August August. Ja, etwas ungewöhnlich. August, das sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Bitte nennt mich Gus. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Mein Großonkel, Horatio August, ist kürzlich verstorben und sein Anwalt schickte mir ein Schriftstück, aus dem ich einfach nicht schlau werde. Ich muss gestehen, mir geht es nicht besser. Aber Horatio August hat seinem Großneffen anscheinend zugetraut, die Nachricht zu enträtseln. Bitte, August, zeig den dreien die Botschaft. An August August, meinen Großneffen. August, wirst du genannt? August macht dich bekannt. Und August ist der Hüter deines Glücks. Wie ein Berg türmt es sich vor dir auf. Lass dich von Hindernissen nicht schrecken. Wie ein Schatten liegt es über der Stunde deiner Geburt. Ein Beginn und zugleich ein Ende. Du musst tiefgründig forschen. Meine Worte sollen allein dir Wegweiser sein. Ich wage es nicht unverhüllt auszusprechen, damit andere nicht entdecken, was dir zugedacht ist. Es ist mein eigen. Ich erwarb es und besitze es. Doch seine böse Macht forderte ich nie heraus. Nun sind 50 Jahre vergangen. Dieses halbe Jahrhundert sollte Läuterung bewirkt haben. Es darf jedoch nicht geraubt oder gestohlen werden. Es muss gekauft, als Geschenk empfangen oder gefunden werden. Geh deshalb mit Bedacht zu Werke, aber nutze die Zeit. Dies und meine ganze Zuneigung sei mein Vermächtnis an dich. Horatio August. Oh Mann, Mann, das ist vielleicht ein Brief. Mir kommt das alles spanisch vor. Eine natürliche Vermutung, Jonas Junior. Es gibt auf diesem Papier allerdings weder eine Geheimschrift noch unsichtbare Tinte. Nichts dergleichen. Ich habe dies bereits von Experten untersuchen lassen. Sollte es also eine verborgene Botschaft enthalten, so wäre die in den niedergeschriebenen Worten zu suchen. Naja, in gewisser Hinsicht ist es ganz klar. Ganz klar, was du nicht sagst. Also mir erscheint es so klar wie Nebel im Pazifik um Mitternacht. Zunächst einmal wollte Mr. August Gus etwas mitteilen, das niemand sonst verstehen sollte. Er hat etwas Wertvolles versteckt und es scheint, als ob das vor 50 Jahren geschehen ist. Möglicherweise haben gewisse Worte eine besondere Bedeutung. Fangen wir vorn an. August bist du genannt. Völlig richtig. Und ich kann auch sagen, dass August mich bekannt macht. Dieser Name hat meinen Schulkameraden schon genug Anlass zum Spott gegeben. Aber was heißt, August ist der Hüter deines Glücks? Ja, das ist etwas rätselhaft. Wenn er damit meint, dass der August Gas Glück bringen würde, hätte er ja sagen können, im August wirst du dein Glück finden. Gut beobachtet. Nun, vielleicht liebt er poetische Umschreibung. Naja, so manches in der Botschaft klingt reichlich dichterisch. Ich habe im August Geburtstag. In 2 Tagen, am 6. um 2:30 nachmittags bin ich geboren. Deshalb gab mir mein Vater den Vornamen August. Wenn es nur noch 2 Tage bis zu deinem Geburtstag sind, dann ist das vielleicht der Grund, weshalb es weiter unten heißt, nütze die Zeit. Das Ende ist wieder recht eindeutig. Meine Worte sollen nur dir allein Wegweiser sein. Das heißt, die Botschaft ist nur für dich bestimmt. Der nächste Satz gibt die Erklärung dafür. Ich wage es nicht, unverhüllt auszusprechen, damit andere nicht entdecken, was dir zugedacht ist. Sehr richtig. Aber was liest du aus dem folgenden Satz? Es ist mein Eigen. Ich erwarb es und besitze es, doch seine böse Macht forderte ich nie heraus. Damit sagt er, dass dieser Gegenstand sein rechtmäßiges Eigentum ist und dass er es August übertragen kann. Gleichzeitig deutet er aber an, dass er es fürchtet. Nun sind 50 Jahre vergangen. Dieses halbe Jahrhundert sollte Läuterung bewirkt haben. Was heißt denn Läuterung? Ja, das bedeutet sowas wie, also, wenn etwas vom Übel oder von der Sünde gereinigt wird. Also es ist seit 50 Jahren in seinem Besitz und er glaubt, dadurch hat sich eine Läuterung vollzogen, sodass es keinem Menschen mehr Schaden zufügen kann. Aber gefährlich muss es trotzdem noch sein. Ja, sonst würde er doch nicht sagen, es darf nicht geraubt oder gestohlen werden. Und der Schlusssatz? Dies und meine ganze Zuneigung seien mein Vermächtnis an dich, ist dann wieder klar. Damit sind wir am Ende unserer geheimnisvollen Botschaft und wissen kaum mehr als am Anfang. Das kann man wohl sagen. Gus, was war dein Großonkel für ein Mensch? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nie im Leben gesehen. Ich weiß nur, dass er hier lebte und sich für alle möglichen Arten von Zeitmessung interessierte. Es war eine große Überraschung, als der Brief vom Anwalt kam. Warst du schon bei dem Anwalt? Nein, er war verreist. Aber ich bin heute mit Mr. Dwiggins verabredet. In diesem Fall halte ich es für richtig, dass wir zusammen zu ihm gehen und uns so viel wie möglich über deinen Großonkel berichten lassen. Denn ich auch. Just, die Tür ist nur angelehnt. Mr. Dwiggins, sind Sie da? Meine Güte, wie sieht's denn hier aus? Die Schränke stehen offen, überall liegen Akten herum und da, der Stuhl liegt auf dem Boden. Mr. Dwiggins, wo sind Sie? Hilfe! Hilfe! Wo kommt das denn her? Es kommt aus dem Bandschrank. Kommen Sie! Ich helfe Ihnen! Hier, setzen Sie sich! Dem Himmel sei Dank, dass ihr gekommen seid! Noch eine Weile da drin und ich wäre erstickt! Aber wer seid ihr eigentlich? Ich bin August August, Sir. Wir hatten einen Termin. Ach ja, Und das sind wohl deine Freunde? Ja, bitte, Sir. Das erklärt vielleicht einiges. Eine Visitenkarte. Moment. Oh. Ist da meine Brille? Die hängt an ihrem Ohr. Danke. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ihr seid Detektive? Oh ja. Sie helfen mir beim Entziffern dieser geheimnisvollen Botschaft von Onkel Horatio. Sir, können Sie uns sagen, was passiert ist? Ich bin überfallen worden. Mein Gott, mein Geheimarchiv. Der Lunk hat meine Akten durchwühlt. Das ist die Akte über deinen Großonkel. Der Brief. Er ist weg. Er hat die Kopie der testamentarischen Mitteilung von Horatio August gestohlen. Sir, schildern Sie bitte genau, was geschehen ist. Ich habe hier am Schreibtisch gesessen. Da ging die Tür auf und ein Mann mit einem schwarzen Schnauzbart und einer dicken Hornbrille stand vor mir. Noch bevor ich etwas sagen konnte, hat er mich schon gepackt und in den Schrank gesperrt. Wann geschah das alles? Ich weiß nicht genau. Warte mal, es ist jetzt meine Uhr. Sie muss kaputt gegangen sein, als er mich packte. Das heißt, der Kerl hat jetzt fast 2 Stunden Vorsprung. Was können Sie uns über Horatio August erzählen? Er war ein sehr geheimnisvoller Mann, der zurückgezogen in seinem Haus am Mittagscanyon lebte und sich in Sherlock Holmes Büchern vergrub. Ein Ehepaar namens Jackson kümmerte sich um seinen Haushalt. Hier in Kalifornien war er bis zu seinem Tod auch nicht unter Horatio August, sondern unter Harry Weston bekannt. Einmal sagte er zu mir, »Henry, es gibt da Dinge über mich, die du besser nicht weißt. Zum einen meinen wirklichen Namen und noch etwas. Wenn du je in dieser Gegend einen dunkelhäutigen Mann mit 3 tätowierten Punkten auf der Stirn begegnest, dann sieh dich vor. Es könnte gefährlich werden. Moment mal, mir fällt da was ein. Vor etwa 10 Jahren, da tauchte bei uns ein dunkelhäutiger Mann mit 3 Punkten auf der Stirn auf und wollte etwas über Onkel Horatio wissen. Irgendwann schrie mein Vater den Mann an. Er wüsste nicht mal, ob Horatio noch lebe, und von einem feurigen Auge hätte er auch noch nie was gehört. Dann ist der Mann weggegangen. Gut, wir sollten uns jetzt das Haus im Mittagscanyon ansehen. Ich kann euch gerne eine Genehmigung geben, aber dort ist nichts mehr. Das Haus wird nun abgerissen. Als Testamentsvollstrecker habe ich alles, was noch im Haus war, verkauft. Zuletzt sind diese Gipsköpfe an einen Trödler weggegangen. Die Büsten! Mr. Dwiggins, wir müssen jetzt gehen. Wir danken Ihnen vielmals. Kommt, Kollegen, wir fahren zum Schrottplatz. Just, wo brennt's denn? Du machst ja der Feuerwehrkonkurrenz. Es geht nicht um mein Feuer, aber um mein feuriges Auge. Die Lösung des Rätsels liegt in der Vorliebe deines Onkels für die Geschichten über Sherlock Holmes und in den Gipsbüsten. Moment! Unter den Büsten ist doch auch ein Kopf eines August. Wie ist der noch? Augustus von Polen. August ist der Hüter deines Glücks. Du meinst, in der Büste von Augustus ist etwas versteckt? Ja, ich bin ganz sicher. Es passt alles zusammen. Mr. August las gerne Sherlock Holmes Geschichten. Und da gibt es eine, die heißt die 6 Napoleon-Büsten. Es geht darin um ein Kleinod, das in einer Napoleon-Büste versteckt ist. Was die Büste ist weg! Tante Mathilda, wo sind denn die übrigen Köpfe? Wo sollen sie schon sein? Ich hab sie verkauft. Du hast wohl nicht... Hast du dir die Namen und Adressen der Käufer aufgeschrieben? Die Namen? Du lieber Himmel, wie käme ich dazu? Die Leute kauften ihren Kopf und fuhren damit wieder ab. Ja, Danke, Tante Mathilda. Also dann, das wär's wohl. Kommt mit in die Zentrale, es ist Zeit für eine Besprechung. Ihr seid ja klasse eingerichtet. Ja, aber was machen wir nun, falls König Augustus Vergaß das Glück hütet, was auch immer das sein mag, er ist weg. Wie sollen wir den bloß wiederfinden? Leute, ich hab's. Wie wär's, wenn wir es mit der Telefonlawine versuchen? Hä? Telefonlawine? Arbeitet ihr etwa mit der Telefongesellschaft zusammen? Na, nicht direkt. Aber wenn sich jemand zum Beispiel eine Büste in den Garten stellt, dann fällt das in der Nachbarschaft auf. Und dafür gibt es die Telefonlawine. Es war Justs Idee. Also, ganz einfach. Wenn wir etwas herausbekommen wollen, ja, ruft jeder von uns 5 Freunde an und sagt ihnen, was wir wissen wollen. Und die rufen wiederum 5 Freunde an. Und so weiter und so weiter. Und so breitet sich unsere Frage wie eine Lawine über die gesamte Stadt aus. Enorm. Justus, Justus, du Schlingel, wo steckst du? Oh, reich mir mal bitte das Mikrofon, Peter. Ja. Danke. Hier bin ich, Tante Mathilda. Ich werde mich wohl nie daran gewöhnen, dass du durch dieses Teufelsding mit mir sprichst. Habt ihr etwa das Mittagessen vergessen? Oh, ja, das haben wir wirklich vergessen. Ich habe belegte Brote für euch. Ihr könnt im Büro essen. Ich muss für ein paar Stunden in die Stadt und Titus ist auch weg. Ihr solltet also heute Nachmittag im Büro sein und euch um die Kundschaft kümmern. Ja, Tante Mathilda. Du, was meinst du, was in der Büste steckt, nach der wir suchen? Gas hörte, wie sein Vater von einem feurigen Auge sprach. Ich glaube, dass dieses feurige Auge in der Büste des Augustus von Polen versteckt ist. Ja, und was ist das feurige Auge? Es ist klein, sonst könnte man es nicht in eine Gipsbüste stecken. Und wenn man die Sorgfalt betrachtet, mit der Mr. August es verborgen hat, und die Tatsache, dass man nur ganz berühmten Edelsteinen Namen verleiht, denkt nur an den Stern von Indien oder den Koh-i-Noor, dann muss man daraus schließen, dass das feurige Auge ein Juwel ist. Und dieser Stein war wohl auch Grund dafür, dass er danach ein Leben im Verborgenen führte. Mensch, wenn das stimmt. Psst, da kommt ein Kunde. Bitte entschuldigen Sie, diese interessanten Porträtbüsten. Ja, bitte, Sir. Haben Sie noch mehr Figuren? Noch mehr? Ja, noch andere. Wenn ja, dann würde ich sie mir gerne ansehen. Das sind alle. Die anderen, die sind verkauft. Dann gab es also noch mehr davon? Und die Namen, mein Junge? Na, das weiß ich nicht genau. Das waren so komische Namen. Warum sagt er so was? Oma, so wie es wird schon seine Gründe haben. Hast du diesen 3 Punkte auf seiner Stirn? Ich hab's vergessen. Augustus. Ja, ich glaube, eine Büste von Augustus würde mir gefallen. Du sagst, sie sei verkauft? Ja, gestern. Und der Käufer? Wir schreiben keine Adressen auf. Irgendwer war es eben. Irgendwer? Nun ja, sehr bedauerlich. Manchmal geben Leute die Sachen zurück. Wenn der Kopf zurückgebracht wird, können sie ihn haben. Möchten Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift dalassen? Eine gute Idee. Hier, meine Karte. Vergiss nicht, mich anzurufen. Ich zahle $100 für Augustus. Gut, ich will sehen, was ich tun kann. Du wirst es tun. Oh, da liegt ein Stück Papier. Ich schätze Ordnung und Sauberkeit. Wenn Augustus zurückkommt, ruf mich an. Meine Güte, in seinem Spazierstock war ein Degen. Ich dachte schon, der will dich erstechen, Just. Warum war er? Er wollte mich warnen. Ich glaube, das war der Mann, der damals meinen Vater besuchte. Er hat 3 Punkte auf der Stirn. Die könnten ein Kastenzeichen sein. Warum hast du ihm überhaupt gesagt, dass Augustus in der Sammlung war? Es sah so aus, als wüsste er über die Figuren schon Bescheid. Ich wollte herauskriegen, ob ihm Augustus etwas sagt. Vielleicht hat er den Brief bei Mr. Wiggins gestohlen. Aber er trägt keine Brille und keinen schwarzen Schnurrbart. Er könnte jemanden damit beauftragt haben. Ja, auf jeden Fall wusste er, dass es mit Augustus etwas Besonderes auf sich hat. Er wollte etwas wissen. Ja, und ich auch. Ich habe ihn dazu gebracht, mir seine Adresse zu geben. Rama Sidri Randua, Pleshiva, Indien. Und darunter steht die Adresse eines Motels in Hollywood. Also, wenn Dreipunkt zu den Fanatikern gehört, die hinter dem feurigen Auge her sind, da bin ich dafür, dass wir die Sache sofort fallen lassen. Ich habe mal ein Buch gelesen über eine Stammesgruppe, die hinter einer verschollenen Reliquie her war. Sie sahen einen bloß an und schwupps, hatte man ein Messer am Bauch. Bob, es wird Zeit für ein paar Ermittlungen. Sieh zu, dass du etwas über das feurige Auge rausfindest. Alles klar, ich komme dann nach dem Abendessen wieder. Gut, und dann lassen wir die Telefonlawine rollen. Donnerwetter! Ach, ich hatte keine Ahnung, was ich euch da eingebrockt habe. Ach, ich glaube, ich sollte lieber nach Hause fahren und schlage mir das feurige Auge aus dem Kopf. Wir haben doch gerade erst mit den Ermittlungen begonnen. Und da sind gewisse sonderbare Tatsachen, die ich näher untersuchen muss. Was denn zum Beispiel? Ich habe den Verdacht, dass sich Mr. Wiggins selbst im Schrank eingeschlossen hat. Aber wieso sollte er das getan haben? Ja, das weiß ich noch nicht. Just, Wiggins saß in der Falle. Oberflächliche Indizien, die uns irreführen sollten. Mr. Wiggins sagte doch, er sei fast 2 Stunden im Schrank eingeschlossen gewesen, stimmt's? Stimmt. Immer wieder hämmerte er an die Tür und rief um Hilfe. Was wird ein Mann in dieser Situation als erstes tun, ne? Ach, er würde sich die Brille wieder aufsetzen. Oder sie abnehmen und in die Tasche stecken. Auf alle Fälle würde er sie nicht 2 Stunden lang am Ohr baumeln lassen. Richtig. Er hat Schlitz und Brille absichtlich verrutscht, damit wir glauben, er sei überfallen worden. Ja, ich muss zugeben, dass Mr. Wiggins sehr glaubhaft wirkte. Vielleicht hätte ich auch gar keinen Verdacht geschöpft, wenn mir nicht noch etwas anderes aufgefallen wäre. Als ich Mr. Wiggins Stuhl aufhob, fiel mir auf, dass die Sitzfläche warm war. Als ob kurz vorher noch jemand darauf gesessen hätte. Warum sollte er das tun? Um uns weiß zu machen, seine Kopie des Briefs sei gestohlen worden. Und das war möglicherweise gar nicht der Fall. Meiner Meinung nach hat Wiggins den Brief verkauft. Natürlich durfte er das nicht. Und so hat er sich diese Geschichte einfallen lassen, um uns einen Diebstahl glaubhaft zu machen. Das klingt logisch. Das würde auch erklären, warum Mr. Randall hierher kam. Und er sagte, er würde wiederkommen. Vielleicht bringt er das nächste Mal ein paar Freunde mit. Die Orientalen haben ganz brutale Foltermethoden, um Leute zum Reden zu bringen. Deine Fantasie geht mit dir durch, Zweiter. Wir sind hier in Kalifornien, nicht im fernen Orient. Mir ist nicht bekannt, dass hier seit den Indianerkriegern jemand gefoltert wurde. Das ist aber noch keine Garantie für die Zukunft. Gebrauchtwarencenter Jonas, was kann ich für Sie tun? Hier ist Mrs. Peters. Es tut mir leid, aber ich habe eine Reklamation. Ich habe bei Ihrer Firma 2 Gipsbüsten als Gartenplastik gekauft. Jetzt habe ich bemerkt, dass sie keine Feuchtigkeit vertragen und deshalb für den Garten nicht geeignet sind. Ja, das bedauere ich sehr, Mrs. Peterson. Wir werden Ihnen den Kaufpreis zurückerstatten. Darf ich fragen, welche Büsten Sie gekauft haben? Ich glaube, eine ist Augustus sowieso. Ich bringe sie dann morgen zurück. Ein Vorschlag, Mrs. Peterson. Wir kommen selbst vorbei und holen die Köpfe ab. Wenn Sie Ihre Adresse geben, dann sind wir noch heute Abend bei Ihnen. Hallo, Miss Bennett. Tag, Bob. Ich wusste gar nicht, dass du heute dran bist. Bin ich auch nicht. Ich möchte nur etwas nachschlagen, ja. Ach so. Aber das ist ja... Stimmt etwas nicht, Bob? Nein, alles in Ordnung. Es ist nur... Also, ich wollte genau in diesem Buch etwas nachlesen und da hat es mich überrascht, dass es hier direkt auf dem Lesetisch lag. Berühmte Edelsteine und ihre Geschichte. Das ist aber ein Zufall. Das Buch hat seit Jahren niemand mehr in der Hand gehabt und nun wird es an einem Tag gleich 2-mal verlangt. Erinnern Sie sich, wer es genommen hat? Nein, ich glaube kaum. Es waren heute zu viele Leute. War es vielleicht ein Mann mit einer dicken Hornbrille und einem schwarzen Schnurrbart? Jetzt, wo du ihn beschreibst, erinnere ich mich. Er sprach sehr leise und klang etwas heiser. Woher kennst du ihn denn? Och nee, ich hab nur mal was von ihm gehört. Danke, Miss Bennett. Hallo, mein Sohn. Warum so nachdenklich? Befasst du dich mit einer Mumie oder dergleichen? Nein, Papst. Im Augenblick suchen wir eine Büste von Augustus von Polen. Weißt du, wer das war? Leider nicht. Aber apropos Augustus, wir haben jetzt August. Und weißt du, wie dieser Mord seinen Namen bekam? Was? Das muss ich sofort Justus erzählen. Denn jetzt schon wieder das Telefon. Ach da. Jonas? Ja, hallo, Mrs. Jonas. Könnte ich bitte Just sprechen? Tut mir leid, Bob. Justus und die anderen sind vor einer halben Stunde mit Patrick im Lastwagen weggefahren. Was? Ja, okay, dann komme ich sofort rüber und warte auf Sie. Vielen Dank. Robert, das Abendessen ist fertig. Wenn du dich jetzt wieder verkrümmelst, wird deine Mutter sicher ernsthaft sauer werden. Du setzt dich jetzt zu uns an den Tisch. Ah, na schön. Was gibt's denn eigentlich? Guten Abend. Ich interessiere mich für diese außergewöhnlich kunstvollen Figuren hier. Haben Sie noch mehr davon? Das sind alle. Und als Gartenschmuck kann ich sie Ihnen auch nicht verkaufen. Ich hörte gerade, dass sie sich auflösen, wenn sie nass werden. Zwei kommen zurück, die anderen vielleicht auch. Ich sammle solche Figuren und ich möchte sie Ihnen abkaufen. Und Sie müssen mir versprechen, alle, die noch zurückgegeben werden, für mich zu reservieren. Ich möchte alle haben. Einverstanden. Wenn Sie diese hier nehmen, bekommen Sie alle, die noch zurückkommen. Ausgezeichnet. Hier sind 35 Dollar für diese fünf und die beiden anderen. Hör mal, Bob, was ist denn mit dir los? Du bist ja so zappelig. Stimmt was nicht? Ja, ich meine ja nur, ich glaube, unser Freund hätte schon gerne so eine Büste. Sie gehört noch seinem Großonkel Mrs. Jonas und deshalb... Das tut mir leid, aber das hättest du früher sagen müssen. Jetzt gehören sie diesem Herrn. Da kommt auch schon der Lastwagen. Wir haben sie. Hey, ihr Burschen, die gehören mir. Was? Wieso denn? Gehören mir. Und ich bekomme sie auch. Lass sie los. Nein. Los, zum Donnerwetter. Die Figur gehört mir. Ich habe sie gekauft und bezahlt. Justus, gib sie her. Na schön. Als Justus die Büste losließ, taumelte der Schwarzbärtige zurück und ließ die Büste fallen. Er hob einen kleinen Gegenstand vom Boden auf. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Es war meine Schuld. Die Folgen habe ich mir selbst zuzuschreiben. Aber entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich muss gehen. Auf die anderen Büsten lege ich kein Wert mehr. Er hat das feurige Auge. Oh nein. Kaum haben wir das feurige Auge gefunden, da verlieren wir es auch schon wieder. Es tut mir leid, Gus. Ach, du kannst nichts dafür. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Justus, du hast Glück, dass der nette Herr so einsichtig war. Hier sind Schaufel und Besen. Kehr die Reste der Statue auf. Ja, Tante Mathilda. Während Mathilda Jonas wegging, kehrte Justus die Scherben auf. Wenig später fuhr ein eleganter schwarzer Wagen auf den Hof. Ach du Schreck, schon wieder 3 Punkt. Guten Abend, ihr drei. Das hier sind offensichtlich die Überreste der Augustusbüste. Habe ich dich nicht gebeten, mich anzurufen, wenn sie zurückgegeben wird? Ja, gewiss. Nur ist sie jetzt leider zerbrochen. Es würde mich ungemein interessieren, wie das passierte. Besonders aufschlussreich finde ich diese kleine Höhlung. In der Büste war etwas verborgen. Ja, ein Kunde ließ die Figur fallen und da ist sie kaputt gegangen. Er hat etwas vom Boden aufgehoben, aber wir haben nicht genau hingesehen. Hat das Ding vielleicht so ausgesehen? Ja, so hat es ausgesehen. Ihr habt wahrscheinlich alle von dem feurigen Auge gehört und ihr wisst sicherlich auch, welch schreckliches Schicksal seine Besitzer ereilt. Ich möchte euch etwas zeigen. An der Klinge, das ist ja... Wie unachtsam. Ich habe sie nicht gründlich genug gesäubert. Blut greift solch feinen Stahl leicht an. Was meinst du, was geschieht, wenn ich dem feurigen Auge den Stahl gebe? Schau dir das gut an und sag mir, was dir auffällt. Der Rubin hat einen Kratzer. Torbine sind härter als Stahl. Stahl dürfte diesen Stein nicht ritzen. Sieh mal an. Also bist du doch nicht so dumm, wie du tust. Ich habe es von Anfang an nicht geglaubt. Im Gegenteil. Ich war mir ganz sicher, dass du ein sehr scharfsinniger Bursche bist. Und nun sag mir, wie du dir den Kratzer erklärst. Er wurde angekratzt, weil es kein echter Rubin ist. Genau. Ich habe ihm dem Herrn mit dem schwarzen Schnurrbart abgenommen. Das echte feurige Auge wäre noch zu finden. Da es in einer Augustusbüste versteckt ist, muss bei den Figuren noch ein anderer Augustus sein. Ich befehle euch, ihn mir herbeizuschaffen, sonst... Doch nein, ich möchte nicht drohen. Ich glaube, ihr habt verstanden. Er muss Schwarzbart umgebracht und ihm den Stein abgenommen haben. Aber... Himmel, woher wusste er bloß, so schnell das Schwarzbart ihn hatte? Es wird immer verzwickter. Warum steckte Mr. August einen falschen Rubin in die Büste des Augustus von Polen? Hat er den echten Stein tatsächlich in einer anderen Büste versteckt? Aber wir wissen, dass es doch sonst keinen anderen Augustuskopf gibt, oder? Doch, mein Vater hat es mir erzählt. Octavian. Er war ein römischer Kaiser und er wurde auch Augustus genannt. Als Mr. August schrieb... August ist der Hüter deines Glücks, meinte er bestimmt die Büste von Octavian, denn nach ihm ist unser Monat August benannt. Wir müssen Octavian suchen. Das feurige Auge ist ein Rubin, der in China, Indien und Tibet bekannt ist und im Besitz von Rajas, Kaisern und Königen war. Oftmals wurde er gestohlen und nicht selten wurde wegen ihm sogar gemordet. Doch seine Besitzer wurden stets vom Unheil verfolgt. Der Stein wurde schließlich dem Tempel der Gerechtigkeit in Pleshiva übergeben. Das ist ein Heiligtum einer kleinen, aber fanatischen Gemeinde eines kriegerischen Gebirgsstammes. Naja, und dann wurde der Rubin in die Stirn der Tempelgottheit eingesetzt und sollte Verbrecher entlarven können. Naja, vor vielen Jahren verschwand dann der Stein auf geheimnisvolle Weise. Oh Mann, ich finde, wir sollten uns mit dem feurigen Auge nicht mehr abgeben. Peter hat recht. Ach, ich glaube nicht einmal... dass ich das feurige Auge noch haben möchte. Er scheint mir wirklich ein zu riskanter Besitz zu sein. Ja, denk doch mal dran, was Schwarzbart passiert ist. Er hatte es kaum und schwupp, schon hat es ihn erwischt. Noch haben wir das feurige Auge nicht gefunden. Also können wir nicht in Gefahr sein. Oder jedenfalls noch nicht. Wir wollen abstimmen. Ich bin dafür, dass wir den Fall nicht weiter bearbeiten. Wer damit einverstanden ist, sagt ja. Ja, also da rede dich. Ruhe da oben, Mann. Musst du auch noch darauf rumreiten? Also gut, und was machen wir jetzt? Sollen wir nicht die Polizei anrufen und melden, was Schwarzbart zugestoßen ist? Wir haben keine Beweise. Wie die Dinge jetzt liegen, können wir nur in einer Richtung weitermachen. Wir müssen versuchen, die Büste von Octavian zu finden. Und das gelingt uns allenfalls mit Hilfe der Telefonlawine. Wir beginnen jetzt mit dem Anrufen und lassen die Lawine rollen. Als Bob am nächsten Morgen die Zentrale betrat, fand er eine Nachricht auf dem Schreibtisch. Hä? Was ist das denn? Bob, übernimm die Wache. Wir sind auf Fährtensuche. Erster Detektiv J. Jonas. Das heißt da wohl Telefondienst für mich. Na, dann werde ich's immer gemütlich machen. Ja, Blackie, bist ja jetzt nicht mehr alleine. Oh, das ging aber schnell. Ja, Bob Andrews von den drei Detektiven. Hallo, hier ist Tommy Ferbel. Hallo, Tommy. Ich habe eine Neuigkeit für euch. Ja? Meine Schwester hat beim Altwarenhandel Jonas eine Figur gekauft. Aha. Die steht jetzt in ihrem Garten. Was für eine Büste ist es denn? Ist es Octavian? Nein, nicht Octavian. Es ist Bismarck. Ja. Ist euch das was? Dankeschön, Tommy. Wir suchen nun mal Octavian. War aber nett, dass du angerufen hast. Gern geschehen. Tschüss. Fertig. Komm du nur und iss mit uns. Ich komme sofort. Ja, Bob Andrews von den drei Detektiven. Ihr interessiert euch doch für eine Büste von Octavian. Ja, genau. Meine Mutter hat sie und sie wollte sie im Garten aufstellen. Mhm. Aber jetzt meinte sie, das Ding sehe doch recht komisch aus. Aha. Sie sagt, sie wolle es einem Nachbarn schenken. Nein! Das darf sie nicht. Du musst eingreifen. Die Firma Jones legt Wert auf erstklassigen Kundendienst. Also, ich sag dir jetzt mal. Wir kommen so bald wie möglich zu euch und geben deiner Mutter ihr Geld zurück. Ich bringe auch noch eine andere Figur mit. Vielleicht gefällt ihr die ja besser. Gib mir mal schnell deine Adresse. Justus, Peter und Gus waren an diesem Morgen zum alten Haus am Mittagscanyon gefahren und durchsuchten nun die Räume. Nach einiger Zeit wurde Justus fündig. Seht mal hier, das Regalstück steht ein paar Millimeter raus. Mal sehen, wenn ich dagegen drücke. Wird nichts tun, wenn ich dran ziehe. Eine Geheimtür. Das sieht so aus, als ginge es hier in den Keller. Du kannst ja mal probieren. Mal sehen, wo wir rauskommen. Schalt die Taschenlampe an, Peter. Ein Weinkeller. Lampe aus! Was ist denn, Just? Still! Da kommt jemand. Nichts wie weg hier. Mist! Ich hab den Türknauf abgebrochen. Wir sitzen in der Falle. Das ganze Haus haben wir auf den Kopf gestellt. Jackson, wenn sie uns hinters Licht führen wollen... Das tue ich ja nicht, ich schwör's. Wenn es hier im Haus ist, hätten wir es finden Jackson. Müssen. Ich Mr. Jackson hat doch ein Ehepaar namens Jackson erwähnt. Die Bediensteten von Horatio August. Ich würde so gerne wissen, was August im Sinn hatte, als er einen unechten Stein in den Augustuskopf steckte. Der arme Hugo. Er kam sich bestimmt nicht mehr schlau vor, als der Kerl mit den drei Punkten ihn fertig Lass machte. Lass doch, Hugo. Warum war in dem Augustuskopf ein falscher Rubin? Ich wette, da wollte jemand eine falsche Spur legen. Ich glaube, der Stein ist hier im Haus versteckt. Aber ich weiß nicht, wo er noch sein könnte. Lasst mich gehen. Das überlegen wir uns noch. Schauen wir doch erst einmal wieder dort oben nach. Au, Backe. Ich dachte schon, jetzt seien wir dran. Das hörte sich ja nach recht unangenehm Zeitgenossen an. Die beiden Männer haben sicher durch Mr. Jackson vom feurigen Auge gehört und ihn gezwungen, ihnen bei der Suche zu helfen. Sie wollen drei Punkte zuvorkommen. Oh Gott, aber wie kommen wir hier wieder raus? Der Griff ist ab. Wir sitzen in der Falle. Also, wenn an einer Tür der Knopf fehlt, dann kann man oft mit einem Schraubenzieher aufschließen. Ich habe mein Taschenmesser dabei. Moment. So. Hier, guck mal, steckt den in die Öffnung, wo sonst der Griff steckt. Und jetzt einmal drehen und... So. geschafft. Es ist ein ganz simpler Trick, aber im Notfall recht praktisch. Aha, wir wussten doch, dass ihr Bürschchen noch da seid. Keine falsche Bewegung, sonst seid ihr erledigt. So, Dickerchen, ich hab gehört, du seist so klug. Dann wollen wir doch mal hören, was du zu sagen hast. Und die anderen zwei? Die schließen wir unten ein. Das hier ist der Bursche, mit dem wir reden wollen. Los, rein da! Was? Oh, unser Dicker hat ein Messer dabei. Sehr schön. Genau das Richtige, falls wir dir ein Ohr oder gar beide abschneiden müssen. Setz dich. Joe, fessel ihn. So, mein Junge. Nun können wir uns unterhalten. Wo ist der Rumin? Ich weiß es nicht. Wir suchen ihn selbst. Na schön. Aber ich wette, er weiß ein paar andere Sachen. Also, Dicker, raus mit der Sprache. Warum war der Stein in der Büste von Augustus eine Fälschung? Ja, genau weiß ich das auch nicht. Ich glaube, Mr. August hat den falschen Stein in Augustus versteckt, um jemanden in die Irre zu führen. Und wohin hat er den echten Stein getan? In eine andere Büste. Eine, auf die man so schnell nicht kommen würde. Octavian. Ja, wie Octavian? Warum gerade der? Aber natürlich! Octavian war ein römischer Kaiser, den man Augustus nannte. Also, Kleiner, sag's schon, wo ist Octavian? Ich weiß es nicht. Meine Tante hat ihn verkauft. Charlie, hier Hugo, bitte komm. Oh, das Funkgerät. Hey Charlie, was gibt's? Der blonde Junge ist gerade mit einem von den Lagerarbeitern vom Schrottplatz weggefahren. Sie fahren Richtung Hollywood. Wir folgen ihnen. Kommen Sie hierher? Nein, Sie fahren in die Stadt. Ich wette, der Junge hat es auf Octavian abgesehen. Irgendwie hat er einen Fingerzeig bekommen. Gib acht, ob sie eine Gipsfigur aufladen. Wenn ja, musst du sie ihn irgendwie abluchsen. Hier ist es, Patrick. Bitte anhalten. Machen wir. So. Nimmst du die Francis Bacon-Büste von der Ladefläche? Na klar. Hallo? Hallo. Du bist einer von den drei Detektiven, richtig? Mhm. Komm mit. Dann wollen wir mal. Mit Mühe und Not konnte ich Mom davon abhalten, Octavian wegzugeben. Schließlich habe ich erklärt, dass er aus gefährlichem radioaktivem Material bestehe und dass ihr ihn sicherstellen müsst. Ja. Mutter, das ist einer der drei Detektiven, von denen ich dir erzählt habe. Er will Octavian abholen und dich von der gefährlichen Gipsfigur befreien. Nehmt Lisa bloß nicht ernst. Sie lebt in ihrer eigenen Welt voll geheimnisvoller Spione und abscheulicher Verbrecher. Ich glaube ihr ja kein Wort davon, dass Octavian radioaktiv ist, aber er macht sich hier wirklich nicht gut. Naja, Octavian wurde gewissermaßen aus Versehen verkauft. Ja, aber hier, wenn Sie dafür gerne eine andere Büste hätten, wir haben hier Francis Bacon mitgebracht. Nein, danke. Erst dachte ich, eine Büste könnte hier im Hof vielleicht originell wirken. Mhm. Aber jetzt merke ich, dass es doch nicht so gut aussieht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ach so, ja gut. Hier, dann zahlen wir Ihnen natürlich das Geld zurück. Bitteschön. Das ist wirklich sehr anständig. Ihr könnt Octavian mitnehmen. Patrick, kannst du beide Büsten tragen? Ich habe zwei Hände, da werde ich auch zwei Büsten tragen können. Das ist doch kinderleicht. Und was jetzt, Bob? Ja, wir tragen ihn hinaus und packen ihn in den Karton. Gut verschnüren müssen wir ihn auch. Ja, und dann... Müsst ihr denn wirklich gehen? Ich bin nämlich noch nie einem echten Detektiv begegnet und ich möchte dich am liebsten 100 Sachen auf einmal fragen. Also, naja, okay. Geh mal schon vor, Patrick. Pack Octavian ein und ich komm gleich nach. Na klar. Der große Kerl packt gerade die Büste ein. Es muss Octavian sein. Wegen einer anderen Figur wäre der Junge nicht extra hierher gekommen. Holt die Kiste vom Wagen. Ich hab eine Idee. Ihr täuscht einen Unfall vor. Du läufst... Halt! Ist nicht mehr nötig. Der große Bursche geht nochmal zurück. Der Wagen ist nicht mehr bewacht. Frank und ich holen ihn uns jetzt. Hättet ihr eigentlich keine weibliche Assistentin gebrauchen? Es gibt Situationen, in denen ein Mädchen sich sehr nützlich machen könnte. Ich kann mein Gesicht mit Schminke total verändern und meine Stimme verstellen und... Entschuldige, Bob. Was? Die Chefin hat doch gesagt, wir sollen nicht zu lange wegbleiben. Ja, tut mir leid, Liza, aber ich muss gehen. Vielleicht brauchen wir ja mal eine weibliche Hilfe. Ich ruf dich an. Tschüss! Schnappten Frank und ich uns das Paket vom Lastwagen. Ich glaube, die wissen nicht mal, dass das Ding weg ist. Gut gemacht. Bringt es zu unserem Versteck. Ende. Verstanden. Ende. So, mein Junge. Ich glaube, wir haben es geschafft. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen. Ihr drei bleibt hier, bis der Stein geborgen ist. Ich rufe später euren Freund an, damit er euch abholt. Mr. Jackson, kommen Sie. Bis dann. Peter! Gas! Jos, wie sieht's aus? Kannst du dich rauslassen? Die Batterie in unserer Lampe ist fast leer. Tut mir leid, Nummer 2. Sie haben mich verschnürt wie eine Mumie. Fesseln sitzen einfach zu fest. Und mein Messer liegt auf der Fensterbank. Aber Moment, der Stuhl. Jos, was ist los? Ich kämpfe mit einem widerspenstigen Stuhl. Und ich glaube, ich siege. Jetzt komme ich an mein Messer. Alles in Ordnung, Nummer 2. Ich komme jetzt. Mensch, Jos, wie bist du bloß freigekommen? Das war lediglich ein Sieg des Geistes über die Materie. Aber jetzt nichts wie zurück zum Schrottplatz. Bob hat Octavian gefunden. Was? Das ist ja fantastisch. Ja, und den wieder verloren. Bob sieht ganz entmutigt aus. Es hat ihn ziemlich mitgenommen, dass Octavian wieder weg ist. Das geht uns allen so. Kommt, wir gehen zu ihm. Hi Jungs, ich hab mich schon gefragt, wo ihr bleibt. Wir waren im Haus von Mr. August, aber das feurige Auge haben wir nicht gefunden. Und du hast Octavian gefunden und jetzt ist er auf sonderbare Weise verschwunden. Hab ich recht? Woher weißt du das? Bob, die Figur aus dem Wagen. Wo soll ich sie hintun? Ach, stell sie da auf die Bank. Das ist Francis Bacon. Ich hatte ihn mitgenommen für den Fall, dass die Dame ihn gegen Octavian eintauschen wollte. Bob, sag mir, ob ich recht sehe. Octavian? Die Schwarzbärte haben ihn also doch nicht Patrick erwischt. Patrick hat aus Versehen die falsche Figur eingepackt. Ich hab mir die hier gar nicht mehr angesehen, weil ich so deprimiert war. Los, wir hacken ihn auf. Ich hole Hammer und Meißel. Schaut mal, da hat jemand ein Loch in den Kopf gebohrt. Etwas hineingesteckt und das Loch mit Gips gefüllt. Ich bin überzeugt, wir haben endlich das feurige Auge. So, damit dürfte es gehen. Dann schlag mal zu, Jos. Jo. Da, eine kleine Holzdose. Mach sie auf, Jos. Zeig uns den Rubin, der 50 Jahre lang da drin versteckt war. Du, worauf wartest du noch? Hast du Angst vor dem Fluch? Nein, die Dose erscheint mir nur nicht schwer genug. Ja, aber ich schraub sie auf. Hä? Nur ein Zettel? Das gibt's doch nicht. Du musst tiefgründiger forschen. Nütze dir Zeit. Thank you. Die Jungen rätselten noch lange herum, kamen aber nicht dahinter, was Horatio August mit seinen Worten meinte. Am Abend verabschiedeten sich Bob und Peter und fuhren nach Hause. Wenig später klingelte in der Zentrale das Telefon. Justus Jonas von den drei Detektiven? Hi, Bob hier. Hör mal, ich habe mir noch mal ein paar Gedanken zum Fall gemacht. Und ich fand, dass Mittagscanyon so seltsam klang. Deshalb habe ich mal nachgeschlagen, was das denn bedeutet. Und zwar? Moment. Also, so genannt, weil der spitze Schatten eines Berggipfels um die Mittagsstunde im Tal sichtbar wird und dann, wie der Zeiger einer Sonnenuhr, bis zum Abend über die Ebene wandert. Bob, das ist es. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Komm morgen Nachmittag um 1 Uhr her. Bis dahin habe ich alles bereit. Und dann fahren wir zum Canyon. Im Lastwagen fuhren Peter, Bob, Justus und Gus zum Haus am Mittagscanyon. Just, red schon. Was hast du vor? Also, der Mittagscanyon ist von der Natur wie eine Sonnenuhr geschaffen. Gus, dein Großonkel meinte einfach, du müsstest es kapieren. Du wusstest ja, dass er sich für die verschiedenen Prinzipien des Zeitmessens interessierte. Und jemand, der von seinem Hobby nichts wusste, würde eben nichts begreifen. Ich begreife auch noch nichts. Wartet mal. Der Schatten des Berggipfels zeigt auf dem Rasen die Stelle an, wo der Rubin vergraben ist. Und Gus muss hier tiefgründig forschen. Ja, eindeutig. Aber der Schatten wandert doch über den Rasen hin. Wie sollen wir da die richtige Stelle finden? Das erfahren wir aus dem Brief. Wie ein Berg türmt es sich vor dir auf. Wie ein Schatten liegt es über der Stunde deiner Geburt. Mr. August dachte, Gus verstünde, dass er mit dem Berg den spitzen Gipfel über dem Canyon meinte. Und dass das Schatten über der Stunde deiner Geburt den Schatten dieses Berggipfels zur Stunde seiner Geburt bedeutete. Also am 6. August um 3 Uhr nachmittags. Stimmt's, Gus? Ja, genau. Jetzt verstehe ich es auch, Justus. Wir müssen also sehen, wohin der Schatten der Bergspitze um 2:30 zeigt. Und dann müssen wir tiefgründig forschen, also graben. Wir sind da. Was ist denn da los? Sie reißen das Haus ab. Und das ganze Grundstück wird planiert. Ja, womöglich haben sie das feurige Auge schon ausgebuddelt. Denn das glaube ich nicht. Sieht doch, der Schatten des Berges ist jetzt da drüben auf dem Rasen. Und so weit sind sie noch nicht gekommen. Und es ist schon für die Nacht 2. Hey, was treibt ihr da, ihr Burschen? Wir brauchen keine Zuschauer. Unser Freund hier kommt aus England und hat noch nie gesehen, wie in Amerika Häuser abgerissen werden. Verschwindet, sage ich. Das ist keine Zirkusvorstellung. Nur ganz kurz. Nur eine Viertelstunde. Bitte. Stellt euch weg. Ja, wir gehen schon. Aber bestimmt haben Sie nichts dagegen, wenn ich das Haus vom Rasen aus einmal fotografiere. Was macht Just denn da? Da siehst du doch. Er fotografiert. Ja, aber warum macht er das? Keine Ahnung, Justus halt. Und jetzt bindet er sich die Schnürsenkel. Ah, er kommt schon zurück. Vielen Dank, Sir. Jetzt gehen wir. Komm bloß nicht nochmal her. Das ist hart. Dass er uns ausgerechnet jetzt wegjagt, wo wir Gus endlich zu seiner Erbschaft verhelfen könnten. Und morgen planieren sie den Rasen. Wir sind aufgeschmissen. Noch nicht. Heute Abend, wenn es dunkel ist, kommen wir wieder her und versuchen uns noch einmal. Bei Dunkelheit? Wie sollen wir denn im Dunkeln die richtige Stelle finden? Wir werden den Adler bitten, uns beim Suchen zu helfen. Justus verbrachte den Nachmittag in seiner Werkstatt und bastelte an einer neuen Erfindung herum. Am Abend fuhr Patrick den kleinen Lastwagen auf dem Hof und parkte an einer unauffälligen Stelle. So, und jetzt müssen wir eine falsche Spur legen, falls uns jemand beobachtet. Ich habe den Rolls-Royce herbestellt. Die letzte Fahrt mit dem Rolls-Royce. Ja, stimmt. Und hier sind unsere Doubles. Ach, die alten Schneiderpuppen, die dein Onkel gekauft hat, oder was? Klar, ohne Köpfe sind das hervorragende Doubles. Zieht ihnen die Jacken hier an. Und wegen den Köpfen, hier sind ein paar Luftballons. Ja, Luftballons. Die Puppen machen trotzdem noch einen ziemlich dürftigen Eindruck. Als Schatten werden sie besser gefallen. Ja, das ist Morten. Ich habe ihm gesagt, er soll so nah wie möglich an das grüne Tor heranfahren. Los, jeder nimmt eine Puppe. Okay. Da bin ich, die Herrschaften. Hier sind Ihre Insassen, Morten. Ausgezeichnet. Ich werde Ihnen beim Einsteigen behilflich sein. Man wird nur vier Schatten sehen, die sich hin und her bewegen. Aus der Entfernung sieht es aus, als säßen wir im Wagen. Genial! Gut so, Morten. Sie fahren jetzt 2 Stunden lang umher. Dann kommen Sie zurück und setzen die Puppen ab. Danach werden wir uns nicht wiedersehen. Heute hatten wir den Wagen zum letzten Mal. Aha, ich verstehe. Es tut mir leid, das zu hören. Unsere Beziehung war für mich außerordentlich erfreulich. Nun gut, ich starte. Wunderbar. Wenn jemand zuschaut, denkt er sicher, dass wir das sind. Naja, zumindest fürs Erste. Patrick parkt da vorne. Mit ihm fahren wir zum Haus am Mittagskern. Kommt. Soweit, so gut. Jetzt wollen wir sehen, ob dein Detektor den Adler nach dem richtigen Platz fragen kann. Ich wüsste wirklich ganz gern, wovon du da redest. Also, das hier ist ein Metalldetektor. Aber das feurige Auge ist kein Metall. Nein. Aber als ich mich heute Nachmittag bückte und meine Schnürsenkel band, steckte ich eine Silbermünze in den Boden. Es war ein halber Dollar mit dem Adler auf der Rückseite. Und diesen Adler werde ich gleich befragen. Aber Justus, es war doch noch gar nicht 3:30. Es wird nach 2. Ich habe die vorauszusehende Bewegung des Schattens für die nächsten 15 Minuten einkalkuliert. Wir dürften jetzt gleich an der richtigen Stelle sein. Sobald das Ding auf etwas Metallisches stößt, summt es. Hier ist die Stelle. So, jetzt müssen wir graben. Vielleicht habe ich die richtige Stelle nicht genau getroffen. Deshalb müssen wir ein größeres Loch schaufeln. Dann machen wir Platz, Erster. Jo. Mann, das ist echt lehmiger Boden hier. Was? Da war was. Lass sehen. Kästchen aus Speckstein. Bob, leuchte mal. Ich will sehen, ob ich es aufkriege. Wir haben ja, es. Wir haben das feurige Auge. Hey. Großartig. Saubere Arbeit. So, ihr Würschchen. Die Schwarzbartbande. Nun habt ihr das Ding. Also her damit. Sie haben hier auf uns gewartet. Für uns war es sonnenklar, dass ihr nochmal hier auftauchen würdet. Genug geredet. Ich will den Stein haben, Junge. Wenn ihr ihn haben wollt, dann holt ihn euch. Sucht ihn. In diese Richtung hat er ihn geworfen. Los zum Lastwagen, schnell. Patrick, schnell fort. Nicht zurück. Da stehen wir nun. Die Spaten, den Detektor und das vorige Auge. Alles futsch. Sie haben uns doch noch überlistet. Es scheint so. Es scheint so? Ich hatte gehofft, Sie würden den Rolls-Royce beobachten. Sie haben stattdessen beim Haus gewartet. Aber mein Instinkt sagte mir, dass besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig sein könnten. Und tatsächlich, Bob, leuchte mal hierher. Aber das ist ja... Das echte feurige Auge. Was ich da weggeworfen habe, war die Imitation, die uns 3 Punkte dagelassen hatte. Und nun wird das feurige Auge mir gehören. Bitte gib es mir. Nein, ich werde es Ihnen nicht geben. Schön. Ich warte weiter. Ich habe den ganzen Abend lang gewartet. Euer Plan, diesen auffallenden Rolls-Royce mit Puppen als Insassen loszuschicken, war sehr amüsant. Leider funktionierte er nicht. Ich habe früh genug erkannt, dass die Küsten eine falsche Fährte markieren sollten. Nun habt ihr den Stein. Gebt ihn her. Mr. Randor, sind Sie vom Tempel der Gerechtigkeit in Pleshiva? Das bin ich, junger Mann. Seit 50 Jahren sind wir, meine Vorgänger und ich, auf der Suche nach diesem Stein, damit unsere Gottheit der Gerechtigkeit künftig wieder über Gut und Böse urteilen kann. Gebt ihn nun mir, ehe auch ihr die Folgen des feurigen Auges zu spüren bekommt. Der Stein ist jetzt geläutert. Er kann gefunden, als Geschenk empfangen oder gekauft werden. Ich habe ihn gefunden, also kann mir nichts geschehen. Und hier, sehen Sie, Mr. Randor, schenke ich Ihnen Gas. Aber... Nimm ihn Gas, ich habe ihn dir geschenkt, also hast du nichts zu befürchten. Wenn Sie, Mr. Randor, Gast den Stein nun wegnehmen, dann werden Sie dafür büßen müssen. Ich glaubte die ganze Zeit, ich könnte euch so einschüchtern, dass ihr mir den Stein freiwillig geben würdet. Ich habe mich geirrt. Und ihr habt recht. Ich wage es nicht, ihn euch zu rauben. Allerdings kann ich das feurige Auge kaufen. Hier ist ein Scheck. Ich rate euch, mein Angebot anzunehmen. Mensch, Sie können den Stein haben. Dieses Geschäft machen wir. Ich danke dir. Und von diesen Gaunern mit ihren lächerlichen Schnurrbärten habt ihr nichts zu fürchten. Sie waren nur auf Geld aus. Sie hatten von Mr. Augusts verborgenem Schatz gehört und wollten ihn heben, um ihn dann an mich zu verkaufen. Es tut mir leid, dass ich so töricht war und glaubte, euch zwingen zu können, mir den Stein umsonst zu geben. Und nun lebt wohl. Ich glaube, ich muss mich mal kneifen, damit ich sicher bin, dass ich nicht träume. Oh! Dieser Scheck, das ist ja fantastisch! Oh mein Gott, was habe ich da von Onkel Horatio bloß geerbt? Just, sag mal, was ist denn mit dir los? Was ist? Ja, sieh mich doch an! Über und über voller Dreck. Und du weißt ja, welche Einstellung zur Sauberkeit Tante Mathilda hat. Sobald ich mich bei ihr blicken lasse, schickt sie mich unter die Dusche. Und seit heute früh ist unser Boiler kaputt. Viel gibt es nicht mehr über das feurige Auge zu berichten. Von der Summe, die August für den Rubin erhalten hatte, nahm er eine gewisse finanzielle Regelung vor, um die künftige Motorisierung der drei Detektive sicherzustellen. Morton und der goldbeschlagene Rolls-Royce werden ihrem Unternehmen bei Bedarf zur Verfügung stehen und so können die drei ihre Firma weiterführen. Gus ist mit seiner Erbschaft nach England zurückgereist. Hugo und seine sauberen Freunde sind untergetaucht. So viel bekannt ist, wurde das feurige Auge zum Tempel der Gerechtigkeit zurückgebracht und im indischen Pleshiva herrscht wieder Ruhe. Und die drei Detektive? Nun, die suchen eifrig nach ihrem nächsten spannenden Fall. Es sollte mich nicht wundern, wenn ich schon in Kürze wieder von ihnen hörte.